unser Thema heute, die vorgezogenen Neuwahlen. Das Theater, was dazu abgezogen worden ist mit Vertrauensfrage und so weiter, hat jeder mitgekriegt. So hundertprozentig ist immer noch nicht klar, ob sie stattfinden, weil er immerhin noch der Bundespräses sein Ja dazu geben muss. Aber keiner erwartet was anderes, als dass er Ja sagt, weil sie ja alle dermaßen einig sind. Übrigens noch vorab in dem kleinen Kreis, den wir hier sind. Wenn ihr irgendeine Gelegenheit seht, in die Debatte einzusteigen, können wir das Thema auch debattenmäßig abwickeln, wenn das besser geht. Fang halt mal mit der Sache an, wenn es irgendwo bei jemandem einen Einstieg gibt, das zur Debatte zu machen, dann macht das einfach. Also, der Ausgangspunkt der Wahl ist schon sehr interessant dieses Mal. Da bist der Kanzler das Vertrauen seiner Wähler ein. Und zwar das Vertrauen seiner Wähler explizit gesagt. Es ist nicht so, dass sich die Leute irgendwas von dem, was die Politik ihnen die letzten 7 Jahre eingebrockt hat, plötzlich nicht mehr gefallen lassen wollten. Sondern dass er Vertrauen verliert, hat er an nichts anderem bemerkt, als am Politbarometer und an vergeigten Landtagswahlen der SPD. Also Stimmbürger laufen ihm weg. Nicht, dass ich irgendwo einen Widerstand regen würde. An den Landtagswahlen stellt der Schröder fest, dass er ziemlich die Mehrheit unzufrieden ist mit seiner Politik. Und da entschließt sich der Kanzler, dass er so nicht mehr weiter regieren will. Was er allerdings macht, ist nicht, dass er sagt, na gut, wenn die es nicht wollen, dann lasse ich das und tritt zurück. Sondern er tritt in der Wahlnacht vor die Mikrofone und kündigt Neuwahlen im Bundesgebiet an. Zur Begründung hat er am nächsten Tag nochmal Folgendes von sich gegeben. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben einen Wechsel in der Landesregierung herbeigeführt. Gestützt darauf wird öffentlich wie nicht öffentlich die Unterstützung der Politik, für die ich stehe, bestritten. Da ist es doch nur konsequent zu sagen, ich stelle mich denen, um die es wirklich geht, nämlich dem Souverän. Wir wollen jetzt wissen, ob die Menschen bereit sind, unsere Politik auch weiterhin zu unterstützen. Klar ist, dass unsere Politik fortgesetzt wird. Ist schon lustig. Jetzt hat er in mehreren Landtagswahlen und zum Abschluss nochmal in Nordrhein-Westfalen die Mitteilung kriegt, dass die Wähler offenbar nicht willens sind, ihn mit dieser Politik zu unterstützen. Nur sagt er einfach, jetzt stelle ich Ihnen die Frage, ob Sie das wirklich nicht wollen. Die Öffentlichkeit hält das, was er damit angezettelt hat, für eine ausgesprochen spannende Frage. Da gab es dann Kommentare, die haben sich ziemlich überschlagen. Die gehen so nach dem Motto, Financial Times und Economist zum Beispiel, ist das der verzweifelte Akt der Selbstzerstörung durch einen Politiker, der von allen Seiten umstellt und aller Fluchtwege beraubt ist? Oder ist es ein brillantes Manöver, um die Abweichler des linken Flügels in seiner Partei zu disziplinieren und die Opposition auf dem falschen Fuß zu erwischen? Oder der Akt eines Staatsmannes, der seinem Land mehr als ein Jahr politischen Stillstand ersparen will? Bei anderer Zeitung handelt es sich um ein Augen zu und durch, um ein Selbstmordkommando oder um einen Befreiungsschlag ins Wasser. Also alles, was die öffentliche Meinung an dem Zeug, was er da abzieht, interessant finden, ist die Frage danach, ob es ein erfolgreiches Manöver sein wird. Es ist nichts anderes als die Frage, kann Schröder seinen Niedergang aufhalten? Oder wird sein Niedergang mit dieser Tour, mit dem Ausrufen von Neuwahlen gerade besiegelt? Es ist seltsam, keiner von diesen Figuren ist im geringsten darüber verwundert, dass der Kanzler mit seinen Neuwahlen eine Zustimmung zu seiner Politik fordert, wie er sie gemacht hat. Keine Verwunderung darüber, wie Schröder mit der Unzufriedenheit, die sich offensichtlich in den Landtagswahlen geäußert hat, umgeht. Es ist nämlich schon lustig, dass er in keiner Weise inhaltlich auf die Unzufriedenheit eingeht. Also sich fragt, was passt Ihnen eigentlich nicht? Ist es richtig, so weiterzumachen? Ist es nicht ein Grund, in der Politik was zu ändern? Nichts in der Richtung, aber auch gar nichts. Kein einziges Stück der Unzufriedenheit irgendwo Recht geben oder auch nur die Andeutung eines Entgegenkommens zeigen oder Änderungsankündigungen machen. Die Auskunft lautet schlicht und einfach, wie er regiert, ist ausschließlich seine Sache. Und er verpflichtet auch sofort seine Partei darauf, mit genau dem Programm, mit dem sie die ganze Zeit regiert haben, dann im Herbst zu den Neuwahlen anzutreten. Und es ist gleichzeitig die Aufforderung an den Wähler, den er souverän nennt, wie sie an der Verfassung steht, ihn genau zu dem Programm, mit dem sie unzufrieden sind, in einer neuen Wahl zu ermächtigen. Das Lustige ist, das haben ja auch die öffentlichen Besprecher gemerkt, in Bezug auf die Partei hat die Sache wunderbar funktioniert. Das war vielleicht ein Affentheater in dieser Vertrauensfragedebatte im Bundestag. Die, die in der SPD als Linke gelten, haben sich überschlagen im Bundestag in den Reden, vor dem Bundestag, in den Interviews, die sie den Journalisten gegeben haben, dass ja keiner auf die Idee kommen sollte, dass sie bloß, weil sie ein bisschen rumgekrittelt haben an der Politik, kein Vertrauen mehr zu Schröder hätten. Und haben so drauf rumgeritten, dass sie wie ein Mann hinter Schröder stehen, dass der fast das erfolgreiche Scheitern der Vertrauensfrage dran scheitert wäre. Also, kaum sagt der Kanzler Neuwahlen, bekennt sich in dem ganzen Theater die Partei zu dem, was sie der Sache nach ist. Es ist halt kein Verein, der sich drum streitet, der drum debattiert, sich auseinandersetzt, wie am besten die Politik zu machen wäre. Dieses ganze Theater war ein einziges Bekenntnis dazu, dass eine moderne Partei halt doch überhaupt nichts anderes ist als ein Kanzlerwahlverein. Dass die Aufgabe der Partei darin besteht, dazu zu verhelfen, dass die eigene Mannschaft an die Regierung kommt und sonst gar nichts. Wie der ganze Zirkus beim Wähler dann funktioniert, der ist noch vollkommen offen. Eins muss man sagen, der Unmut, den der Kanzler ja angesprochen hat, wird von ihm auf jeden Fall souverän ignoriert. Dass er das tun kann, hat seine Grundlagen in wesentlich zwei Gewissheiten, die die marktwirtschaftlich organisierte Demokratie so einem Politiker liefert. Die erste Gewissheit ist ganz simpel die Konkurrenz, seine Konkurrenten um die Macht, Merkel und Konsorten, egal wie sie gestrickt sind, die will sowieso das Gleiche wie er. Die Maßstäbe, nach denen seine Politik sich ausrichtet, die er dem Volke aufgemacht hat, sind von allen unterschrieben. Da steht ja gar keine Konkurrenz auf der Matte, die sagt, die Politik muss anders werden. Die ganze Auskunft ist doch bloß die Politik konsequent. Und die zweite Gewissheit ist vielleicht noch wichtiger. Das, was in der Wahl passiert, auch in Landtagswahlen, das mögen zwar manche Journalisten Denkzettel nennen. Bloß ist der Denkzettel halt wirklich nichts anderes als ein Wahlkreuz. Und es ist weder ein Aufstand, noch ist es die Forderung nach einer anderen Politik, sondern allenfalls die Forderung nach einem erfolgreicheren Führer der Mannschaft. Dass das so ist, stellen die Journalisten gleich fest, ohne die Sache zu benennen. Haben sie eine Umfrage gemacht, konnten wir in der Zeit lesen. Da haben sie festgestellt, zwar unterstellen die Bürger laut einer ARD-Umfrage der CDU eine höhere Wirtschaftskompetenz als der SPD. Aber fast 2/3 der Bürger bezweifeln, dass eine unionsgeführte Bundesregierung die Arbeitslosigkeit verringern könne. Da merkt man, wie der Wähler sich zur Politik stellt. Es ist gar nicht der Ausgangspunkt, dass er sagt, jetzt sollen die dran, um was anderes zu machen, um für mich was besser zu machen. Sondern jetzt sollen die dran, weil sie das, was die Politik zu tun hat, was die nach ihren Maßstäben als ihren Auftrag betrachtet, um das besser zu machen. Das heißt dann Kompetenz. Konsequenterweise wird bei der Lage, wird bei dem Ticken der Wähler wie bei dem Ticken der Politiker die Machtfrage, wie sie in der Wahl auf die Tagesordnung kommt, natürlich von niemand anders gestellt als von denen, die sie haben. Also die Machtfrage kommt von oben und genauso hat sie der Kanzler auch in die Welt gesetzt. Es reduziert sich alles auf die Frage, und da hat der Kanzler auch sehr selbstbewusst darauf hingewiesen, wer soll dies, sage ich mal, machen? Wer soll das machen, was allgemein in der Politik anerkannt von allen, die damit zu tun haben, von allen Parteien und allen Politikern, wer soll das machen, was alle in jedem Fall für notwendig halten? Und das ist schon der Ausgangspunkt, wo er glaubt, mit seiner Neuwahlankündigung seine ersten Punkte zu machen. Die Antwort ist bei der Frage ziemlich einfach. Da ist der richtige Führer, der ohne Schielen auf irgendwelche Interessen, und das merkt man am allerersten daran, wenn er nicht mal auf seine eigenen schaut, erklärt, dass er die Notwendigkeiten durchsetzt und sonst gar nichts. Und wenn er sagt, er setzt die Notwendigkeiten durch, sogar ohne auf Wahlerfolg zu schielen, also quasi damit die Notwendigkeiten von ihm durchgesetzt werden können, sogar riskiert, sein Amt zu verlieren, nur dann ist er doch wohl ein konsequenter und rücksichtsloser Führer. Auch rücksichtslos gegen sich selber. Das hat am Anfang ein paar Punkte gebracht, dann ist wieder abwärts gegangen, inzwischen geht es wieder wegen aufwärts. Aber das brauchen wir uns nicht weiter beschäftigen, was das für einen Erfolg bringt. Aber dass solche Argumente von der Politik in die Welt gesetzt werden, mit der Sicherheit, die ziehen, sagt schon einiges über den Wähler als Stimmvieh aus. Also mit dem Angebot für eine Wahl der Wahllosigkeit, die nichts anderes machen kann, weil nichts anderes vorgesehen ist, als eventuell Figuren zu ersetzen, Politiker abzuwählen, andere dran zu wählen und darüber Dampf abzulassen, dem Unmut ein Kreuzchen zu verpassen. Mit dem Angebot macht der Schröder glatt auch noch Sympathiepunkte. Und mit dem Angebot macht er ganz arrogant die ganze Wahlfrage zu einer einzigen, die heißt nämlich die oder ich. Und das Lustige, für die Frechheit zollt ihm die ganze Republik Respekt. Im Übrigen inklusive Merkel. Respekt, Herr Kanzler, hat sie gesagt. Wieder die Zeit stellvertretend für die ganzen Lobhudler. Die Entscheidung für Neuwahlen ist zuallererst ein ebenso unerwarteter wie chancenreicher Dienst an der Bundesrepublik Deutschland. Deutschland hätte eine elende Phase des Gezerres und der Agonie vor sich gehabt, bis zur Bundestagswahl im September nächsten Jahres, also eine halbe Ewigkeit lang. Was sagen Sie damit eigentlich? Erstens, von wegen Agonie ist ja kein Ton wahr. Die letzten 2 Jahre war auch keine Agonie, die Politik wird weitergemacht. Aber Sie nehmen quasi das Argument des Kanzlers auf. Wie hat er so schön gesagt in dem Zitat, öffentlich wie nicht öffentlich wird bezweifelt, ob er noch das Mandat für diese Politik hat. Dann ist klar, dass wenn er Neuwahlen sagt, anschließend die Politik von niemand mehr bezweifelt werden kann, in dem Sinne, dass sie nicht im Auftrag des Volkes stattfindet. Das ist schon lustig, das machen die Burschen hier mit. Wenn der Politiker sich darauf berufen kann, ich bin gewählt, also ist das, was ich mache, im Auftrag des Volkes, dann heißt es 4 Jahre lang Schnauze. Und das sogar bei anderen Politikern, die dann in der Opposition sind. Dann kann keine CDU im Bundesrat mehr herkommen und kann sagen, an den Landtagswahlen und an unserer Mehrheit im Bundesrat sieht man ja, dass das Volk gar nicht hinter euch steht, sondern hinter uns. Es ist ein Stück Auskunft über das, was ein Wahlkreuz tatsächlich ist. Es ist nichts anderes als die Ermächtigung der Politik zu dem, was sie vorhat, und das Abtrennen der Politik von allen Interessen, die davon betroffen sind, und gleichzeitig ein einziger Berufungstitel, dass die, die betroffen sind, die Schnauze zu halten haben, weil über die Wahl ja ganz klar ist, dass die Politik ja nichts anderes macht, als im Dienste des Volkes ihr Geschäft zu erledigen. So viel zur Einleitung, was wir schon an dem zustande kommen, dieser Wahl eigentlich alles sehen kann, darüber, was Demokratie für eine flotte Sorte Herrschaft ist. Und was die Wahl in ihr für eine Rolle spielt. Jetzt geht der Wahlkampf los. Kaum war das Theater rum, ist auch schon der Wahlkampf quasi mit dem Abend nach der NRW-Wahl ist er losgegangen. Die haben zwar eine Zeit lang noch gebraucht, aber inzwischen haben ja die Parteien ihre Wahlplattformen, wie sie in der Regel heißen, veröffentlicht. Was da jetzt alles der Menschheit zugemutet wird als Agitation, ist schon Hammer. Und wenn man sich die Dinge einfach so anschaut, unvoreingenommen, sage ich mal, da kommt man glatt ins Wundern, was die sich trauen. Das Wundern erledigt sich darüber, wenn man mal überlegt, auf welcher Basis die das Zeug in die Welt setzen. Nämlich bevor die mit so einem Wahlkampf anfangen, ist in der öffentlichen Debatte über das, was der Zirkus des öffentlichen Meinens, des Besprechens der Politik, des Kritisierens und so weiter heißt, was in den Zeitungen stattfindet, im Fernsehen und am Stammtisch, ist ja schon jede Menge gelaufen, worauf sich im Wahlkampf dann bezogen wird. Das Grundmuster der Debatte, die da läuft und die in den letzten Jahren immer so gelaufen ist, die lautet, die Politik sagt, wir wissen, dass wir den Leuten, die wir regieren, einiges an Härten zumuten. Aber das ist jetzt gerade zum Wohl des großen Ganzen notwendig. Eine einzige Agitation in den letzten Jahren gegen das, was die Politiker abwechselnd Anspruchsdenken, Freizeitgesellschaft und so weiter genannt haben. Es ist eine einzige Agitation in den letzten Jahren gewesen, die ist so ähnlich eigentlich immer, aber in der letzten Zeit mit dem, was die Politik da ins Werk setzt, hat noch ein wenig verstärkt. Die den Leuten nichts anderes aufmacht, als statt egoistisches Anspruchsdenken ist Zusammenstehen gefordert, damit es mit dem Gemeinwesen Deutschland wieder aufwärts geht. Das Dumme ist, dass diese Darstellung der Sachlage beim Bürger nicht auf taube Ohren trifft. Weil es ist nämlich so komisch, dass bei der Vorstellung der Politik Fragen folgenden Kalibers zum Beispiel in der Öffentlichkeit nie gestellt werden. Was ist das eigentlich für so ein Sachgesetz, auf die sich die Politik da immer beruft? Wenn sie zum Beispiel hergeht und sagt, die Jüngern haben zu hohe Lohnnebenkosten, die verhindern, dass mehr Leute beschäftigt werden. Das liegt daran, dass zum Beispiel die Alten so viel Geld kriegen. Wenn man also bei den Jüngeren, bei dem, was sie von ihrer Arbeit haben, von ihrem Lohn, Abstriche macht, dann muss auf jeden Fall bei den Älteren auch Abstriche gemacht werden. Das Ganze, umgekehrt gelesen, genauso. Wenn wir an den Rentner sparen, dann müssen wir. Dann kommt die nächste Klientel dran. Also eine Tour, die in den letzten Jahren immer durchgezogen wurde, die immer den Schaden, den die Politik einer solcher Leute zugefügt hat, zum Argument gemacht hat, dass die Nächsten genauso dran kommen müssen. Das ist eine Tour der Argumentation. Keiner fragt danach, hallo, wieso denn das? Ist also überhaupt nie die Frage aufgetaucht, was sind das eigentlich für eigentümliche Notwendigkeiten, auf die Politiker sich bei ihren Maßnahmen immer berufen? Und warum gehen die komischerweise immer auf Kosten der Leute, die sowieso ziemlich knapp zum Leben haben? Warum die Frage nicht aufkommt, kann man an dem Rentner junge Beispiel oder kannst heraussuchen, was du willst, Familien mit Kindern gegen irgendwas anderes und so fort. Warum das so funktioniert, ist ganz einfach. Weil zu den Sachen, die die Politik da aufmacht, deren Inhalt die Schädigung von Leuten ist, immer bloß eine Frage gestellt wird. Geht es da gerecht zu? Es sind lauter Fragen von dem Kaliber. Ja, muss das denn wirklich sein? Ist es wirklich notwendig, das den Leuten anzutun, um den staatlich propagierten Zweck zu erreichen? Erfolgen denn die Streichungen, die Kürzungen dessen, was den Leuten eingebrockt wird? Erfolgt es denn gerecht? Trifft es auch die Richtigen? Trifft es auch alle? Also nie eine Frage, wie sich die Politik auf die eigenen Interessen bezieht, sondern immer eine Frage, ob sie gerecht alle Interessen betrifft. Und damit immer das Einverständnis, dass man betroffen ist. Wenn Bürger von diesen Maßstäben aus wenig andere Antworten geben, die Gerechtigkeitsfrage ein wenig anders beantworten als die Politik, dann kommen sie natürlich auch nie mehr auf ihre Interessen zurück. Sondern da kommen sie nur auf die Sache, auf die Frage, ja, wenn das ungerecht ist, erfüllen dann die Politiker ihre Pflicht. Die besteht nämlich darin, wenn man das Volk schon beutelt, das gerecht zu tun. Da kommen nur so Sachen auf, sind die eigentlich nicht zu volksfern. Wenn die lauter Ungerechtigkeit gegen die Armen, mal gegen die Bauern, dann gegen die kleinen Handwerker, dann gegen die Jugend, dann gegen die Frauen, dann gegen die Kinder. Überall was aufmachen und das alles ungerecht ist. Wenn ihr so die Politik macht, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass die Bürger euch nicht mehr wählen. Und das ist aber schon gerade alles, was bei der Beurteilung rauskommen kann. Was dabei untergebügelt wird, das ist, was der tatsächliche Inhalt dessen ist, worüber in dem Gerechtigkeitsfanatismus diskutiert wird. Nämlich die Lebenslagen, die der Staat mit seiner Politik den Leuten einschenkt. wenn schon so drüber debattiert wird, dann ist klar, dass auf der einen Seite eine, ja, man kann sagen, eine Inflation der Ehrlichkeit existiert. Das sagen Politiker jeden Tag, dass ihre Aufgabe nicht darin besteht, dafür zu sorgen, dass es den Leuten besser geht. Sondern dafür zu sorgen, dass es den Leuten nicht so gut geht. So gut geht, gemessen daran, was nötig ist für den Aufschwung ihrer Nation. Bloß, verlogen sind die Auskünfte allemal. Denn allemal verkaufen sie das, was sie so vorführen, was sie den Leuten einschenken. Letztendlich doch als ein Dienst an ihnen. Also, alle Maßnahmen, die sie treffen, aus. Manchmal wird es richtig eingestanden, gesagt, wenn die Merkel sagt, wir müssen der Wachstumsmotor Nummer 1 werden. Wir müssen Nummer 1 in der Welt werden in Sachen Innovationen. Wir müssen Nummer 1 werden in Sachen Wachstum. Dann spricht sie der Sache noch immer aus, dass ihr Ausgangspunkt, ihr Zweck, der Konkurrenzstandpunkt der Nation gegen andere ist. Und dass ihre Maßnahmen, die sie ihrem Volk dafür verschreibt, in nichts anderem bestehen, als wie mache ich die dazu am besten zum Mittel. Wie richte ich mein Volk, in dem Fall mit Verarmung, dazu her, dass die Nation mit ihrem Kapitalwachstum, mit ihrer Akkumulation andere schlägt. In der Verantwortung für die internationale Politik kommt dann die Gewaltseite sogar auch noch dazu. Verkauft wird es aber immer als Dienst an den Bürgern. Was als Dienst an den Bürgern bleibt, ist dann aber komisch. Der besteht nämlich in gar nichts anderem, als in der Drohung, wenn die Politik in puncto ihren Maßstäben keinen Erfolg hat, dann geht es euch erst schlecht. Also ist der Dienst, den sie den Bürgern leisten, und das ist im Moment die ganze Agitation seit 3 Jahren, dass sie mit dem Verarmen verhindert, dass noch mehr Verarmung zustande kommt. Das ist ein lustiges Angebot. Dieser ganze Krempel ist schon längst, bevor ein Wahlkampf losgeht, in der öffentlichen Debatte etabliert, hin und her gewälzt, besprochen, als Selbstverständlichkeit von jedem Journalisten-Depp. Und das sage ich jetzt explizit Depp, weil da werden sie radikal. Da fühlen sie sich richtig sauwohl drin, die Politiker an Radikalität noch zu übertreffen. Wird gewälzt und Politiker werden nur noch mit der Frage belämmert, nimmst du nicht doch irgendwo auf irgendwelche Interessen Rücksicht? Dieses Zeug wird im Wahlkampf erstens abgerufen. Aber nicht nur abgerufen, sondern im Wahlkampf nochmal explizit bekräftigt. Also die Agitation hört dann nicht auf oder ist zufrieden mit dem, was geleistet ist, sondern im Wahlkampf wird noch einer draufgesattelt, und zwar von einem anderen Ausgangspunkt aus, als sonst diese Agitation aufmacht. Nämlich zum Beweis, wer es jetzt verdient hat, die Gebeutelten zu führen. Nämlich der, der in dem Sinne der gerade geschilderten Debatte hart genug ist, entschlossen genug ist, durchsetzungsfähig, die Vokabeln kennt ihr alle aus der Besprechung der Politik. Und die heißen alle, sich nicht beeindrucken lässt von Unzufriedenheiten, von Montagsdemos, von Gemaule und Gemosere. Und der Schröder würde sagen, sich noch nicht mal beeindrucken lässt davon, dass er Landtagswahlen verliert. Damit wird das, was alles schon in die Wege geleitet ist mit der öffentlichen Besprechung von dem Zeug, abgerufen und bekräftigt. Wie das jetzt von denen gerade gemacht wird, bietet dieses Theater ein gutes Beispiel. Bei der SPD ist es einfach. Es geht jeder als Politik in den letzten Jahren von Nachhaltigkeit geregelt hat, bei der Reform der Sozialsysteme. Da war immer das die Gedankenfigur, denke ich, nun, bei Nachhaltigkeit, wenn auch ein kleiner Schuh da drin ist, dass man quasi denken soll, das wäre eine Sachnotwendigkeit des Sozialsystems, dass man zu seiner Sicherung natürlich damit dasselbe zusammenhauen muss. Muss man etwas lesen können, was die Planung beschreiben hat, wie diese Drohung der Politik von argumentativ gekommen ist. Ach, ich weiß nicht, die Nachhaltigkeit war vielleicht ein Zwischenvokabel. Inzwischen ist es ein wenig aus dem Verkehr gezogen. Das war immer eine Frage an die Reformen, die sie gemacht haben. Also, Gesundheitswesen als Beispiel. Da haben sie das, was die Leute neben ihren Kassenbeiträgen, die sie ja blechen, alles noch zusätzlich bezahlen müssen, ständig angerufen. Mit dem Argument, sonst werden die Lohnnebenkosten zu hoch. Und bei jedes Mal, wo sie da eins raufgesattelt haben, den Leuten in die Tasche zu greifen, da haben sie immer die Frage gestellt, ist das nachhaltig? Nachhaltig soll die immer heißen, nicht ist dann mal genug in die Tasche gelangt, sondern das soll die immer heißen, ist damit klar, dass nicht weitere Kosten auf die Löhne bezahlen, zukommen. Dass also die Benutzung der nationalen Mannschaft fürs Arbeiten auf jeden Fall mal von dem Preis, den die Lohnnebenkosten ausmachen, konstant bleibt. Und da haben sie an allen Reformen immer wieder festgestellt, naja, in dem Sinn nachhaltig sind sie nicht. Komm, geht's mit der Arbeitslosigkeit ein Stück weiter, muss man ihnen schon wieder in die Tasche langen. Und dann haben alle gesagt, und das geht so weiter, und das geht so weiter, es sei denn, man reformiert es so gründlich, wie die CDU jetzt sagt, dass das alles von den Lohnkosten sowieso abgetrennt ist. Dass also der Prolet seine Sozialleistungen quasi selber bezahlt. Gut, aber es ist ein Bestandteil dieser Agitation gewesen. Ein Übergang in, hier gibt es nichts zu debattieren, hier sind Notwendigkeiten und die gehören sich durchgesetzt. Im Wahlkampf trägt sich das jetzt so vor. Bei der SPD sau einfach. Der Kanzler sagt einfach, wir setzen unsere Politik fort. Da ist ja alles mit gesagt. Da gibt es nichts zu fragen. Da gibt es auch keinen Unmut, der die Politik beeindrucken könnte. Weil ich die Politik für richtig halte, ist es scheißegal, was die Leute davon halten. Und weil mir das scheißegal ist, müssen sie dort daran erkennen, dass ich der richtige Führer für sie bin. Wenn man deswegen in das SPD-Programm reinguckt, in die Wahlplattform, stand man darüber, dass das zu zwei Dritteln aus nichts anderem besteht als Mai waren wir erfolgreich. Es wird richtig dargestellt, was die SPD den Leuten schon alles zugemutet hat, Hartz 1 bis 4. Und mir gesagt, das haben wir sehr erfolgreich durchgesetzt. Erst hinten dran gibt es dann noch so ein paar andere Sachen. Aber das ist der Hauptcredo des Wahlkampfs. Das, worüber ihr euch ärgert, ist die richtige Politik und darum beauftragt uns damit, sie weiterzumachen. Auf dieses Weiter-so, eine andere Form des alten Schröderschen Basta, antwortet die Merkel jetzt sehr lustig. Die sagt nämlich nicht, das ist eine falsche Politik, sondern unsere Politik, die wir dagegen setzen, ist die Politik der Ehrlichkeit. Das ist lustig. Was sagt die jetzt eigentlich mit Ehrlichkeit? Will sie behaupten, das wäre das erste Mal, dass die Politiker die Leute nicht belügen? Das will sie nicht sagen, also die belügt sie sich ja weiter. Aber sie gibt eine Auskunft über die Begründung ihrer Politik. Die Auskunft lautet nämlich nicht, wir wollen doch was anderes. Wir wollen der Sache noch an den gleichen Maßstäben gemessen, dasselbe wie die SPD. Worin unterscheiden wir uns? Nicht indem wir wollen sorgen, sondern indem wir hingehen und sagen, wir sagen die Bürger jetzt gleich in der Wahl, dass das, was wir machen, unabänderlich ist. Ehrlichkeit soll ja nichts anderes heißen als nicht, wir haben uns Folgendes überlegt, sondern wir berufen uns darauf, dass das, was wir vorhaben, etwas ist, was eigentlich gar nicht anders geht. Und der Unterschied zur SPD ist, dass wir uns nicht scheuen, dem Bürger das zu sagen. Im Unterschied zur SPD, die alles nur halbgar macht, die nichts richtig durchsetzt, kommt dann, wo der Kanzler Schwierigkeiten mit seinem linken Flügel hätte. Ausgerechnet der, der in der Vertrauensfrage Vertrauen ausgesprochen hat und so weiter. Da sind wir welche, die uns dazu bekennen, ähnlich wie der Kanzler, die Notwendigkeiten auszuplaudern und keine Angst davor haben, ein Klientel oder sowas, einen Wähler zu verschrecken. Und das prädestinierte uns wohl zum Führer. Das ist genau dieselbe Argumentation wie beim Schröder, bloß spiegelbildlich. Der sagt gar nicht, was er alles vorhat, aber wir sagen es. Und weil wir sagen es, haben wir es ja wirklich vor und der vielleicht nicht. Also wer ist der Rücksichtslosere? Wir. Wählt uns. Das haben sie inzwischen zu einem solchen absurden Wettkampf in der Frage aufgebauscht, dass die verrückt gewordenen Journalisten an der Merkel schon das Zweifeln anfangen. Das ist gerade neu in der Neuen Züricher. Die haben nur vor einer Woche geschrieben, bravo Merkel, Merkel verspricht Härten. Jetzt haben sie, Härten verspricht sie. Jetzt haben sie das, die Wahlplattform von der Merkel sich angeguckt. Nun schreiben sie, Ernüchterung schon vor der Wahl. Weichgespültes Wirtschaftsprogramm der CDU-CSU. Und finden glatt bei der CDU Punkte, wo sie sagen, oh, die wollen ja doch nicht alle Härten durchsetzen. Das ist vielleicht ein Angriffspunkt, mal dann in die Wahlplattformen reinzugucken. Das Erste, was die Züricher natürlich gleich entdeckt, ist das Theater um die Mehrwertsteuererhöhung. Und da merkt man, wie die ticken. Wirtschaftsjournalisten sind das. Da sagen sie, das mit der Mehrwertsteuererhöhung ist der erste Weichspüler bei der harten Merkel. Wir hatten gedacht, steht vorher, jetzt kommt die deutsche Maggie Thatcher. Die hat sich wirklich von niemandem beeindrucken lassen, die hat alles niedergemacht, was sich gewagt hat, gegen ihre Politik zu stellen. Und das größte Lob gebührt ihr dafür, dass die Gewerkschaft gut gemacht hat. Und die Merkel ist ein Weichei dagegen. Argument Mehrwertsteuer. Anstatt große Strukturreformen zu realisieren, wird damit in die alten Systeme zusätzliches Geld gepumpt, welches den Reformdruck reduzieren und nach allen Erfahrungen rasch versickern wird. Und jetzt kommt der Witz an der Mehrwertsteuererhöhung, der Hammer ist bloß wie. Diese reale Gefahr überwiegt den aus den ökonomischen Lehrbüchern abgeleiteten Vorteil, wonach die Belastung des Konsumenten statt der Arbeitenden gesamtwirtschaftlich vorteilhafter ist. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Der Sache noch sagt er aus den Lehrbüchern, was die Politik an der Mehrwertsteuer so schick findet. Da bedient sich der Staat nämlich aus dem, was die Leute zur Verfügung haben, um ihr Leben zu fristen. Darum heißen sie Konsumenten. Jetzt behaupten die Deppen aber glatt, derselbe Mensch wäre als Arbeitender doch gar nicht belastet. Dabei ist er derselbe Mensch und der Lohn ist genau derselbe. Was ist dann schicker dran? Unter der Hand ist es ausgesprochen. Natürlich geht es nicht um die Belastung des Arbeitenden, sondern um die Belastung derer, die ihn beschäftigen. Explizit hat nämlich die CDU gesagt, was wir auf jeden Fall machen müssen und wozu die Mehrwertsteuer ein Stück weit dienen soll, ist den Arbeitgeberanteil zu senken, der für die Arbeitslosenversicherung ausgegeben werden muss. Und da ist es ein wunderbares Manöver, weil der Lohn kommt auf der einen Seite bei denen, die ihn bezahlen müssen, als auch der Vorteil gesenkt wird. Die müssen nämlich ab sofort weniger dafür bezahlen, dass die Leute arbeiten. Bei denen, die den Lohn kriegen, und die Zürcher so schön aufteilt, ihnen erst arbeiten sie und dann sind sie ganz andere Menschen. Dann sind sie nämlich Konsumenten. Bei denen, die den kriegen, sorgt die Mehrwertsteuererhöhung dafür, dass sie mit dem Lohn, den sie kriegen, weniger anfangen können, weil für sie alles teurer wird. Also ein Bestandteil der Tour, die schon seit Jahren läuft, bezahlen müssen die Konkurrenzfähigkeit der Nation oder das, was als Mittel dafür betrachtet wird von der Politik. Die Leute, die so blöd sind, ihr Geld zu nichts anderem zu benutzen, Klammer auf, so blöd nehme ich natürlich zurück, weil sie es zu gar nichts anderes benutzen können von der Masse her, als sich halbwegs damit über die Runde zu bringen. Das, was die Leute verfressen, ist ein Abzug an der Konkurrenzfähigkeit der Nation, da kann man ihnen jedes Mal noch was wegnehmen. Also, jedenfalls solche Sachen entdecken jetzt die Journalisten, soweit sind sie in dem Wahlkampf, als von wegen deren große Sprüche, wie hart sie werden. Alles weichgespülte Weicheier. Also, nochmal zurück zum Wahlkampf. SPD, erstmal nicht viel weiter zu machen als das, was jeder kennt, sagen sie, großartig haben wir das gemacht. Hartz I bis Hartz IV und so fort. Die Steuerreform, die CDU vorschlägt, haben wir zur Hälfte ja schon gemacht. Und die zweite Hälfte haben wir vor, die CDU hat sie ja bloß blockiert. Die CDU mit ihrer Ehrlichkeit stellt jetzt folgende Punkte raus, die will ich nur kurz darstellen. Das erste habe ich gerade gemacht. Ihr Mehrwertsteuer-Thema, das sie gleich einführt als ein Lohnsenkungsmanöver und ein Lebensunterhaltsverteuerungsmanöver. Das nächste, was er herausstellt, ist ihre Steuerreform, die sie vorhat. Da kommen zwar die sogenannten unteren Einkommen vor, aber erstmal ist das Argument für die ganze Steuerreform eindeutig. Man darf den Reichen, den Leuten, die ihr Geld nicht bloß dazu brauchen, um es zu verfressen, die so viel verdienen, dass sie aus dem Geld Kapital machen können, nicht so viel wegnehmen, weil was die Nation braucht, ist Kapital und Investitionen. Der nächste Schlager, Arbeits- und Tarifrecht. Das ist sehr lustig fällt und der Streit darum ist auch sehr lustig. Also, CDU muss im Arbeitsrecht einiges geändert werden. Punkt 1, Kündigungsschutz. Wird vorgestellt als ein einziger Beschäftigungshinderungsgrund. Wenn ein Unternehmer Leute nicht gleich wieder rausschmeißen kann, stellt er sie nicht ein, behaupten sie. Also Kündigungsschutz verhindert, dass Unternehmer Leute beschäftigen. Will die CDU ändern, dass Neueinstellungen 2 Jahre sowieso keinen Kündigungsschutz haben, den Rest an Kündigungsschutz gibt es nur bei Betrieben über 20 Beschäftigte. Befristete Arbeitsverhältnisse dürfen wieder als befristete weitergeführt werden. Bisher ist nach 2 Jahren Schluss. Und Langzeitarbeitslose kriegen sowieso keinen Kündigungsschutz. Was ja an dem Zeug dran ist, konnte man am letzten Sonntag Christiansen sehen. Es war zum Piepen. Die Argumente, die ich jetzt vorgetragen habe, zum Kündigungsschutz runtergeleiert. Der Gewerkschaftler sagt, aber wenn die Leute alle unsicher werden, werden sie auch nicht produktiver. Dann wiederholt der FDPler nochmal, dass Kündigungsschutz ein einziges Einstellungshindernis ist. Und dann wird er gefragt, ja, glauben Sie, dass dann Arbeitsplätze entstehen? Und dann sagt er, ja, das ist doch lächerlich. Sagt einfach, das ist doch lächerlich. Das kann doch keiner glauben, dass dadurch Arbeitsplätze entstehen. Arbeitsplätze entstehen durch Wachstum. Und in dem Sinn ist auch der Kündigungsschutz letztendlich ein Hindernis. Da ist er richtig drauf gegangen, dass es bloß um Kosten geht und nicht, dass keine Leute rausgeschmissen werden oder dass zusätzliche Leute eingestellt werden. Es ist wieder ein Beispiel für das, was ich vorhin gesagt habe, das Verlogene an der Politik, von wegen Ehrlichkeit. Dass die Leute ihren Kündigungsschutz verlieren, als Dienst an ihnen vorgestellt. Dann habt ihr vielleicht eine Chance, dass euch einer einstellt. Kaum beim Wort genommen, sagen sie, das klappt nicht ganz sauber. Leute anstellen tun Kapitalisten bloß, wenn es sich lohnt und nicht, wenn sie keinen Kündigungsschutz haben. Also muss Wirtschaftswachstum her und nur wenn das dazu ein Beitrag ist, kommt irgendwas mit Arbeitsplätzen vielleicht irgendwann, weiß der Geier wann, raus. Tarifrecht. Moment, jetzt gibt es doch diese Vorzeigeunternehmer, diese Schreinermeister und sonstigen, die immer durchs Fernsehen pilgern und sagen, sie haben jetzt 10 Leute, sie können halt 12 brauchen, aber die 2 stellen sie nicht ein, weil der Kündigungsschutz im Weg ist. Also, das gibt es ja schon auch noch immer, das Interesse, dieses Argument zu belegen. Ja, klar. Und da gibt es dann gar Zeugen, die sagen, ja, wenn die einen Kündigungsschutz haben, kann ich keinen anstellen. Hätten die einen, wäre das was anderes. Stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Unternehmer sind inzwischen anspruchsvoll. Es stimmt und es stimmt nicht. Es stimmt insofern nicht. Und jeder, der ein bisschen mit dem Zeug zu tun hat, weiß es, wie heutzutage Arbeitsgerichte funktionieren. Die sind nämlich immer am Puls der Zeit. Wenn so ein Schreinermeister auch loswerden will, kann er sich was ausdenken und die Wahrscheinlichkeit, dass er vom Arbeitsgericht gewinnt, ist 98%. Bloß er steht auf dem Standpunkt, wie kommen die, nach dem, was heute in der Politik die Maßstäbe sind, überhaupt dazu, sowas von mir zu verlangen, dass ich mich da auch noch rechtfertigen muss, bis vor ein Gericht treffen will. Es ist dasselbe wie mit der Entbürokratisierung. Da kommen Unternehmer oder ihre wissenschaftlichen Apologeten, VWL- und BWL-Professoren, und sagen, die Bürokratiekosten eines mittleren Unternehmens betragen Millionen. Da ist der Maßstab, wenn wir niemand Rechenschaft ablegen müssen, wenn wir keine Steuer machen müssen, keine Buchhaltung, keine Statistiken in Bezug auf Vorschriften wie Marktwerte und sowas, da können wir unsere halbe Verwaltung rausschmeißen. Bis 3/4, Monte, das ist ein Haufen Geld sparen. Also die Belege gehen alle von diesem Ausgangspunkt aus. Unser Interesse ist doch inzwischen von der Politik dermaßen ins Recht gesetzt, dass es eigentlich gar nichts mehr geben dürfte, was das eben auch nur die leisesten Schranken aufmacht. Da ist der Punkt auf, wo die Belege herkommen. Es ist übrigens ziemlich ähnlich im Tarifrecht. Aufbrechen des Flächentarifvertrags. Andersrum, bei der CDU heißt es Vorrang für betriebliche Bündnisse. Also hier ist ein Vorhaben im Tarifvertragsrecht das Günstigkeitsprinzip abzuschaffen. Bisher gilt, Betriebsräte dürfen im Betrieb nur Änderungen vereinbaren in Bezug auf tarifliche Festlegungen, sei es Lohnhöhe, sei es Arbeitszeit oder ähnliches. Wenn die günstiger sind als das, was im Tarifvertrag festgelegt ist. Da sagt die Merkel, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man den Leuten vor Ort das Recht abspricht, über ihre Angelegenheiten selbst zu bestimmen. Der Sache noch, vor Ort, kann sich ja jeder vorstellen, wie das geht. Wo die betrieblichen Bündnisse stattfinden, geht es ganz locker. Der Unternehmer kommt her und sagt, passt auf Leute, ihr habt 2 Alternativen. Entweder ihr arbeitet länger, kriegt weniger Geld oder wir schmeißen Leute raus, wir verlagern, wir sourcen out und so weiter. Und von dem Gedanken, um Gottes Willen, bevor ich meinen Lebensunterhalt ganz verliere, lasse ich es halt zu, dass er schmaler wird. Wo sie sagt, das darf man doch Leuten nicht verbieten. Mir fällt ein Beispiel ein, wenn dich einer auf der Straße eine Knarre vor den Kopf hält und sagt, du hast zwei Alternativen. Entweder du gibst mir 50 Euro oder den ganzen Geldbeutel. Kannst du ja auch sagen, das darf mir doch keiner verbieten, mich jetzt zu entscheiden. So unfair ist das Muster. Das Lustige ist aber jetzt die andere Seite. Jetzt tritt die SPD auf als Verteidiger der gewerkschaftlichen Rechte. Mit welchem Argument? Mit dem Argument, wo sie gebraucht werden, gibt es doch die betrieblichen Bündnisse. Sie beruft sich also darauf, dass die Gewerkschaft es inzwischen hingekriegt hat, das, was die Politik ihr vorwirft, was sie verhindern würde, alles selber zu installieren. Es gibt inzwischen so gut wie keinen Tarifvertrag mehr in der Republik, der nicht sogenannte Öffnungsklauseln hat. Vor 2 Jahren stand nur noch drin, wenn der Betrieb vom Bankrott steht, dann darf für den Betrieb was vereinbart werden, was unter den ansonsten üblichen tariflichen Leistungen liegt. Sei es in Arbeitszeit, dort natürlich drüber, sei es in Lohnfragen. Im letzten Jahr haben sie überall reingeschrieben, wenn Arbeitsplätze gefährdet werden, und jetzt kommt der Hammer, oder gesichert oder Aussicht auf die Schaffung neuer besteht. Also in jedem Fall, wenn der Betrieb sorgt für seine Konkurrenzlage, wäre es günstig. Da die Öffnungsklauseln im Tarif stehen, kann natürlich, wenn der Betriebsrat dann mit Zustimmung der Gewerkschaft was vereinbart, das Günstigkeitsprinzip, können wir dagegen sprechen. Weil der Tarifvertrag selber sagt, es geht darunter. Darauf beruft sich jetzt die SPD und sagt, das wäre ein Quatsch, das wäre nur zum Zwecke, die Gewerkschaft zu schwächen. Was übrigens stimmt. Bloß das Argument, das haben wir doch sowieso schon alles mit der Gewerkschaft installiert. Und es wäre doch ein Blödsinn, wenn sowas so schön funktioniert, indem es die Gewerkschaft organisiert, das einfach wegzuschmeißen. Da merkt ihr, wie einig die sich sind. Ansonsten muss man wirklich sagen, es ist frappierend, wenn man die Dinger liest, wie ähnlich die sich sind. Bis auf solche Ausreißer, die sich rausgesucht haben, könnte man wirklich nicht sagen, was von wem stammt. Ist übrigens ja nicht was übermäßiges Neues. Bei der letzten Bundestagswahlkampf haben sich Journalisten ja den Spaß gemacht und haben immer CDUlern was aus dem SPD-Parteiprogramm vorgelesen und SPDlern was aus dem CDU-Parteiprogramm. Und verteidigt haben sie es bis aufs Messer jeweils. Es ist kein Wunder. Es ist die notwendige Folge davon, dass in der Republik das, ich nenne es einfach mal Staatsräson, das, was als Notwendigkeit der Politik, als allgemeine Übereinkunft in der Politik existiert, klar ist, dass da alle Parteien dahinter stehen, dann kann der Unterschied auch nicht übermäßig groß sein, bis auf die Punkte, wo die beschlossen haben, da machen wir mal was auf, damit überhaupt der Mensch was auseinanderhalten kann. Und wo sie sowas aufmachen, sind es Punkte, wo die Partei sagt, hier gehen wir mal drauf zu und sagen, nicht nur Notwendigkeiten der Politik, sondern jetzt sind wir auch noch im höheren Wert verpflichtet. Da hat sich die SPD rausgesucht, die sogenannte Reichensteuer. Da wird das Volk vielleicht bedient. Endlich ein Nachweis, dass die SPD die Partei der Gerechtigkeit ist. Nicht darüber, dass die Leute, die sie mit ihrer bisherigen Politik mit Hartz I bis Hartz IV gebeutelt haben, irgendwas kriegen würden, dass da irgendwelche Abstriche gemacht werden. Da wird die vorher schon mal angesprochene Gerechtigkeitsideologie bedient. Wir sind die, die nicht nur die armen Schlucker noch ärmer machen, sondern wir sind die, die die Reichen auch ein wenig an den Notwendigkeiten der Politik mit einem Obolus beteiligen. Nämlich mit der 3%igen Zusatzsteuer, wenn sie so viel Geld verdienen, dass sie es gar nicht ausgeben können. Also, so geht bei der SPD die soziale Gerechtigkeit. Und da muss man wirklich ernst nehmen, da hat kein Schwein was davon. Außerdem fühlen, na, die sind endlich auch mal weg in die Tasche gegriffen. Die CDU sucht sich was raus, was nicht nur wert ist, aber als wert in der Gesellschaft verhandelt wird. Ja. Nämlich Familie mit Kindern. Es hat das Schöne an sich, dass es auf der anderen Seite ein hoher Wert ist. Dass es aber auf der anderen Seite ein reales Anliegen der Politik ist. Die verarmen die Leute nämlich dermaßen, dass es vielfach ein Problem wird, dass die halbwegs brauchbare Aufzucht von Nachwuchs für die Nation noch geregelt verläuft. Also hat sie in ihrem Steuerfreibetragsvorschlag, wo Kinder einen zusätzlichen Steuerfreibetrag evozieren, beide Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie ist erstens ein Diener höherer Werte und zweitens auch noch solcher Werte, die staatsräsonmäßig außerordentlich nützlich sind. Was es noch gibt an Differenz, ich will das nicht groß ausweisen, weil wir haben es schon mal behandelt, es war zeitlang her, im Gesundheitswesen. Das sollte mal der große Schlager werden, wo sich die CDU unterscheiden wollte von der SPD und den Grünen. Das haben sie jetzt ganz nach hinten gepackt. Resoniert die Neue Zürcher auch drüber. Da sind die einen für die Bürgerversicherung und die anderen für die sogenannte Kopfpauschale, nennen sie es ja nicht mehr. Da wissen sie, dass das Wort irgendwie scheiße gewählt war. Das klingt ein bisschen nach Kopf ab. Ich will es nur so kurz machen. Die anderen sagen, es wäre furchtbar solidarisch. Weil jeder nur noch seiner Leistungsfähigkeit einbezahlt. Die CDU behauptet, es wäre gar nicht solidarisch, weil es noch immer die Lohnzahlerei der Arbeitnehmer belasten würde. Haben die in der Bürgerversicherung gar nicht. Was da der Lohnanteil ist, wie Arbeitgeberanteile gesplittet werden und so weiter, ist dabei vollkommen offen. Sie wären dagegen furchtbar sozial, weil erstens alle werden gleich behandelt. Der Arme muss genauso viel einzahlen wie der Reiche oder umgekehrt. Aber wenn einer ganz bettelarm ist, dann ist der Staat so gnädig, und wegen einen Zuschuss dazu zu legen. Was wegfällt bei der Debatte, ist das, was bei beiden gleich ist. Dass sie nämlich ein Gesundheitssystem in die Welt setzen, wo der Staat beschließt, was er sich gerade leisten will an dem, was für die Leute noch bezahlt wird. Und in beiden Systemen versprechen sie den privaten Krankenversicherern, dass ihr Geschäft aufblühen wird. Bei der Bürgerversicherung haben sie richtig ausgerechnet, dass sich das Versicherungsvolumen der privaten Krankenversicherung in etwa verdreifachen wird. Weil es nicht bloß die Reichen ihre Klientel sind, sondern der halbwegs ein bisschen was versicherungsmäßig sich leisten kann, kommt gar nicht umhin, Klientel einer privaten Krankenversicherung zu werden. Weil sie so viel hinauspacken, so viel nicht mehr bezahlt wird, was ja jetzt schon angefangen ist. Vom Gebiss über die Brille bis zur Reha und so weiter. Bis hin zu, welche Operationen kriege ich dann, wenn ich mal 70 bin. Wo sie schon sagen, wer mit seinem Hüftgelenk nicht mehr die Arbeit marschieren geht, der braucht ja auch keins mehr. Englische Zustände. Also, wer halbwegs sich was leisten kann, braucht eine private Zusatzversicherung, sonst ist er als Kranker ziemlich verratzt. Und das gilt für beide. Und dann ist es ziemlich scheißegal, ob sie da Bürgerkopfpauschale oder sonst was dazu sagen. Und ob es über die Steuer rückfinanziert wird oder in dem alten System, dass halt quasi wie eine Steuer bei den Leuten was abgezogen wird. Das kommt bei beiden nicht mehr vor. Aber die Identität ist erstmal bei beiden Formen, die sie davor haben, der Witz. was noch nicht vorgekommen ist, ich will es aber kurz mal, über die FDP rede ich gar nicht, die sind nicht ganz dicht. Die gehen mit nichts anderem hausieren, als dass der Staat sowieso ein einziger überflüssiger Unkost der Gesellschaft wäre. Einzige Rätsel, was da bleibt, ist, warum sie dann Politiker waren. Soll es doch völlig in die Wirtschaft gehen. Aber über die Grünen will ich noch ein paar Sätze verlieren. Es ist wieder kein Zufall, dass deren Wahlplattform am meisten Papier braucht, wenn man es ausdruckt. Der Sache noch geht es bei den Grünen ungefähr so wie bei der SPD. Mit einem gar nicht zusätzlichen Angeberton schmeißen sie sich in die Brust und sagen, ha, die Weicheier waren die SPDler, wenn wir nicht gewesen wären, hätten die mit den Reformen niemals konsequent angefangen. Wir haben dafür gesorgt, dass die SPD in diese Reformphase überhaupt richtig eingetreten ist. Wir sind also der Urheber quasi all der Sachen, wo die Leute jetzt unzufrieden sind. Sind wir feine Max. Es geht also das ganze Programm ähnlich wie bei der SPD in diesem Eigenlob entlang. Auch was Sie mit alles in die Wege geleitet haben und dem, worüber die Leute gerade in den Landtagswahlen ihre Unzufriedenheit rausgelassen haben. Aber Sie kommen nicht umhin, bei jedem einzelnen Punkt, ich weiß nicht, ob Sie es extra für Intellektuelle machen, einen Punkt aufzumachen, dass es eigentlich eine Frage von idealen, höheren Werten und sonst was wäre. Ich will es auf zwei Beispielen demonstrieren. Und da geht einem so richtig wenigstens besser in der Tasche auf. Da geben Sie mit an, dass Sie mit dazu beigetragen haben, dass in der Rentenversicherung sich was tut. Weil es ja nicht so weiter gehen konnte, dass die Alten den Jungen die Haare vom Kopf fressen. Also haben Sie an der Rentenreform und Riester und so weiter mitgewirkt, auch ein Stück weit an der Verarmung der Rentner. Dann stellen Sie fest, Verarmung der Rentner ist ja nicht so übermäßig gut. Und dass Ihr Programm beinhaltet, dass die noch weitergeht, auch nicht so gut. Das machen Sie folgendermaßen weiter. Wenn man eine richtige Altenpolitik macht, ist das gar kein Problem. Weil eigentlich ist das Problem der Alten ja gar nicht, dass sie von ihrer Rente nicht leben können. Sondern eigentlich ist das Problem der Alten, dass sie keine gesellschaftliche Teilhabe mehr haben. Die werden ausgeschlossen, die sind isoliert. Und jetzt kommt der Deus ex machina. Wie durchbricht man in dieser Gesellschaft das Ausgeschlossensein, das Isoliertsein? Dreimal dürft ihr raten. Dadurch arbeiten. Jetzt sorgen sie mit ihrer Rentenkürzung dafür, dass die Alten es bitter nötig haben, sich ein paar Kröten dazu zu verdienen. Und da sagen die Grünen, das ist ein einziger Dienst an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von den Rentnern. Jetzt dürfen sie als Nachtwächter nachts in Fabrikhöfen rumschleifen und leben damit in der Gesellschaft, an der sie dann wieder teilhaben. Sind mir fein. So geht bei denen es in allen Kapiteln durch. Sie zieht so manchmal echt die Socken aus. Ein anderes Beispiel ist, Sicherheit ist auch ein Thema bei allen Parteien, habe ich jetzt nicht groß aufgemacht. Bei den Grünen ist auch das saulustig. Früher waren die Grünen mal, naja, pazifistisch hat es geheißen, jedenfalls ein bisschen gegen Bundeswehr und NATO und so ein Zeug. Das haben sie ja alles über Bord geschmissen und ausgeräumt innerhalb der Partei seit dem Balkankrieg. Früher hat es geheißen, wegen Auschwitz darf sich kein deutscher Soldat dort fliegen lassen, da macht man gleich einen Eindruck. Dann hat es geheißen, wegen Auschwitz müssen wir dorthin und Serben umbringen. Weil wir sind jetzt dafür Zuständigen, die wissen, was sich auf der Welt gehört, weil wir in Auschwitz selber gelernt haben, was sich nicht gehört. So, das ist erledigt. Jetzt sind die Grünen unterwegs, überall nachzugucken, sind wir auch richtig dabei. Inzwischen wird Deutschland am Hindukusch verteidigt, inzwischen sind deutsche Soldaten in der Welt ziemlich weit verteilt. Die Zuständigkeit Deutschlands, doch ist der Fischer ja direkt als Außenminister für zuständig, hat sich ziemlich ausgeweitet, ökonomisch wie militärisch. Deshalb gibt es ein Programm zur Bundeswehr, das heißt Umstrukturierung der Bundeswehr, zur Fähigkeit, schneller Eingreiftruppen aufzustellen, also auf der Welt ähnliche Sachen zu leisten wie die Amis. Im Verein mit den anderen Europäern natürlich. Das heißt jetzt bei den Grünen nicht Umstrukturierung der Bundeswehr zu einer schnellen Eingreiftruppe, sondern wir schaffen die Wehrpflicht ab. Erstens. Zweitens, Umstrukturierung der Bundeswehr, jetzt kommt der Hammer, zu einer UN-Truppe. Also jetzt holen Sie sich das schöne Ideal, dass doch im Unterschied zu den Amis, wenn deutsche Soldaten irgendwo in der Welt die Sau oder die Kugel aus dem Gewehr loslassen, natürlich nicht in deutschem Interesse unterwegs wären. Sondern wenn die irgendwo unterwegs sind, haben sie irgendwo immer ein UNO-Mandat. Und damit sind sie im Sinne eines höheren Rechts allemal unterwegs. Und jetzt behaupten sie glatt, das wäre dasselbe wie eine Umstrukturierung der Bundeswehr in eine UN-Truppe, als ob es sowas überhaupt gäbe. Als ob irgendjemand vorhätte, die Bundeswehr an jemand abzutreten. Aber das ist wieder eine der Touren, wie man alle Maßnahmen der Politik, bei den Grünen ist das durchgezogen. Für die Frau, für den Frieden, für die UN und so weiter. Für die Teilhabe an der Gesellschaft. An keinem Punkt kommt der Krempel nicht so vor. Das ist durchgezogen, was ich vorhin ganz kurz dargestellt habe. Kreuzen verlogen ist die Politik auch in ihrer ganzen Ehrlichkeit. Es ist halt beides. Auf der einen Seite sagen sie schon, die Bundeswehr ist eine Eingreiftruppe, dass sich jeder vor uns fürchten muss. Das sichert unseren Einfluss auf der Welt. Aber UN, Menschenrecht, höhere Werte und so fort. Also, wenn man sich das alles anschaut, was sind da für Leute unterstellt, die sich davon betören lassen, hinzugehen und ein Kreuz zu machen? Funktioniert auch nicht mehr. Also, was müssen die alles abgehakt haben? Für die muss es sonnenklar sein, dass das, was sie von ihrer Arbeit haben, wenn sie eine haben, dass das, was sie zum Leben haben, eine reine abhängige Variable von zwei Sachen ist. Nämlich vom Wachstum der Wirtschaft und von den Ansprüchen der Nation. Es ist für sie absolut alternativlos. Die können sich nichts anderes vorstellen. Als dass das einzige Lebensmittel, was sie als Nicht-Kapitalbesitzer haben, das Lebensmittellohn ist. Also für andere Leute, in anderer Leute Dienst, sich für den lohnen. Das einzige ist, wie man zu was kommt. Dem nachzugehen und sich da anzustrengen, dass man diesen scheiß Lebensunterhalt überhaupt kriegt, und zwar mit allem, was einem inzwischen damit aufgemacht ist. Verlängerung der Arbeitszeit, Kürzung des Lohns. Mit Löhnen, wo Politiker heute darüber diskutieren, es muss ein Mindestlohn her, weil die Leute mit dem Lohn gar nicht mehr leben können. Damit ihr Leben zu fristen und sich nur zu betrachten als hoffentlich richten die alles so her, dass ich nicht total unter die Räder komme. Das ist abgehakt und das ist als ihre Vorstellung von so geht ihre Existenz abgehakt. Und da ist die Verteilung der Pflichten sau einfach. Meine Pflicht ist es, im Dienst anderer mich zu lohnen. Was ich dafür kriege, ist gar nicht ausgemacht. Aber die einzige Möglichkeit überhaupt was zu kriegen. Und die Pflicht der Politik spiegelbildlich, sau einfach. Die haben völlig dafür zu sorgen, dass das wenigstens teilweise geht. Dass das geht, diese Gemeinheit. Das ist Auftrag der Politik. Und dafür wählen die die auch noch. Und wählen heißt in dem Sinn wirklich ernsthaft ermächtigen. Es ist richtig, bei den Wählern inzwischen abgehakt. Ich habe es vorhin am Zitat vorgelesen. Die CDU, höhere Kompetenz, dass für sie was rauskommt, klappt keine Sau. Aber den letzten Punkt, dass wenn die Nation Fortschritte macht, vielleicht ganz hinten, es wenigstens nicht wesentlich schlechter geht, das wollen sich alle noch als Hoffnungsschimmer halten. Also, sie lassen sich statt das Argument einleuchten und handeln dann noch. Dass ihre Verarmung und ihre weitere Verarmung das einzige Mittel ist, weiterhin einen Lebensunterhalt zu haben. Eine ziemlich trostlose Perspektive. Da bleibt eigentlich noch eine Frage offen. Jetzt gibt es ja erstmals seit langer Zeit mal wieder einen Verein, der von sich behauptet, ha, es gibt eine Alternative. Endlich gibt es wieder eine Linkspartei. Wie haben Sie es so schön formuliert? Also es gibt wieder eine Alternative. Eine starke Linkspartei, die nicht nur auf Parlamentsbänken, sondern breit in der Bevölkerung verankert ist. Wir sorgen dafür, dass die Menschen tatsächlich eine Wahl haben. Ich will ein paar Sätze denen sagen. Welche Wahl die Menschen da haben, kann man, wenn man deren Wahlmanifest anguckt, ziemlich schnell rauskriegen. Nämlich schon an dem, was sie an der Politik zu meckern haben. Das geht nämlich so los. Diese Politik der SPD hat nicht zu mehr Beschäftigung durch höheres Wirtschaftswachstum geführt. Im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit ist deutlich angestiegen. Hat die finanzielle Situation des Staates nicht verbessert, sondern verschärft. Und die soziale Kluft zwischen Arm und Reich ist vergrößert und der Grundwert soziale Gerechtigkeit ausgehebelt worden. Wenn eine Diagnose über die Politik schon so anfängt, dann ist eigentlich schon alles erledigt. Warum? Die Maßstäbe, die die Politik setzt, werden aufgenommen, werden geteilt. Und all diesen Maßstäben kriegt die Politik Misserfolg vorgeworfen. In ihrem Programm geht die WASG und die PDS übrigens genauso. Halt auch von nichts anderem aus. Dass Wirtschaftswachstum das einzige Mittel ist, dass die Leute ein Auskommen kriegen. Ohne Wirtschaftswachstum auch keine Beschäftigung. Sogar mit Wirtschaftswachstum keine Beschäftigung. Kriegen sie auch noch mit. Weil nämlich für Beschäftigung ein Mehr an Wirtschaftswachstum rauskommen muss, als das, was sie sowieso durch ihre Rationalisierung und Freisetzung dauernd produzieren. Also wo die VWL sagt, unter 3% Wirtschaftswachstum wird sowieso kein zusätzlicher Mensch beschäftigt. Sind zwar erfundene Zahlen, aber es sagt erstmal nichts anderes aus, als dass der Reichtum, wie er in der Gesellschaft produziert ist, prinzipiell im Gegensatz zu denen läuft, die ihn produzieren. Es werden nämlich einfach immer weniger Menschen benutzt dazu, immer mehr Reichtum zu produzieren. Ob es da 3% sind, 4% ist dafür scheißegal. Das nehmen sie nicht zur Kenntnis. Sondern sie sagen auch, die Politik hat den Auftrag dafür zu sorgen, dass so viel Wirtschaftswachstum stattfindet, dass Beschäftigung wieder möglich ist. Jetzt haben sie sofort unterschrieben, das was ich vorher gesagt habe, dass das Einkommen der Leute die abhängige Variable ist von den zwei Sachen, Ambitionen des Staates und Wachstum der Wirtschaft. Und dass es damit die Deppen, das Material von den zwei Ansprüchen bleiben. Was sie dann zu meckern haben, wird überlustig. Warum hat die Wirtschaft das nicht geschafft? Jetzt haben sie zwei Argumente. Das erste Argument ist das alte Kaufkraftargument der Gewerkschaft. Die Wirtschaft hat zwar Erfolge, deshalb ja auch 1% Wachstum. Die Exporte blühen. Wir sind konkurrenzfähig. Wir sind Exportweltmeister. Sagt übrigens die SPD auch. Aber Arbeitsplätze entstehen deswegen nicht, weil der Staat den Leuten so viel Geld weggenommen hat, dass die Binnenkonjunktur nicht anspringt. Jetzt sagen Sie, der Staat hat neben dem, dass er für die Konkurrenzfähigkeit sorgt, und für die Konkurrenzfähigkeit sorgen übrigens, wenn es ernst wird, ist genau das, was die machen. Umso konkurrenzfähig, je weniger der Lohn kostet. Aber jetzt hat der Staat dafür zu sorgen, dass durch dieses Absenken des Lohns nicht dazu führt, dass die Leute immer weniger einkaufen. Dann wissen die armen Kapitalisten doch überhaupt nicht mehr, an wen sie den Scheiß verscherbeln sollen, den sie überproduziert haben. Jetzt merkt man sogar das, dass sie sagen, wir sind dafür, dass die Leute mehr Geld haben. Kommt nur von einem einzigen Gedanken in die Welt. Nicht, dass die Leute ein flottes Leben haben, sondern dass sie als Konsumenten, wie bei den VWL-Deppen, wieder tauglich sind fürs Florieren der Wirtschaft. Und das ist dann aber auch der ganze Maßstab für das, wie der Staat den Leuten weniger wegnehmen will oder anders wegnehmen soll und was dann rauskommt. Das zweite Argument ist Anhammer. Da kann er sich mit dem Fischer darüber unterhalten. Der Staat hätte die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die auswärtige Konkurrenz hier nicht so wieder böse Sachen anrichtet. Das heißt dann bei denen, wir sind nicht gegen Europa, aber wenn deutsche Kapitalisten nach der Slowakei abhauen, nach Slowenien abhauen und so weiter, weil die niedrigere Steuern haben, dann hat die deutsche Politik durchzusetzen, dass die Steuern so haben, wie wir das wollen. Und wirft der Politik vor, dass sie nicht im klassischen Sinn imperialistisch vorgeht. Und mit was der Geier, was für Drogen, was sie sich da vorstellt, ist ja erstmal wurscht. Dafür sorgt, dass diese Konkurrenz von den anderen nicht stattfinden kann. Und erst recht gegen Länder, die noch nicht mal in der EU sind. Also das Zweite, was er seinen Bürgern verspricht, ist, dass die Staatsgewalt sich dafür einsetzt, dass seine Benutzung hier, und seine lohnende Benutzung ist ja immer gesagt, gefälligst auch für den Erfolg einer deutschen Kapitalakkumulation führt. Nur das sind vielleicht Dienste am Volk. Und da sagen sie, endlich eine Alternative? Da lache ich ja laut. Es wird nichts anderes bedient als das Ideal, dass wenn man es richtig machen wird, da gehört übrigens so Scheiß dazu, wie die Staatsverschuldung darf kein Tabu sein. Das posaunt der heute raus, wo sie seit 2 Jahren mit den Maastricht-Kriterien das Affentheater machen, weil es kein Tabu ist. In einer Hochverschuldungsphase des Staates, wo die dran sind, Amtsverschuldung in die Wege leiern, weil sie nichts an ihren Aufgaben kürzen wollen, sagt der, das darf kein Tabu sein. Man ist der Alternativ. Also, es ist die Vorstellung, wenn die Politik schick genug wäre und so sozial und nicht verbohrt, das ist der ganze Vorwurf, die sind neoliberal verbohrt, dann würde alles, was die Politik sich vornimmt, klappen, ohne dass die Leute dermaßen hart rangenommen werden müssen, wie sie jetzt rangenommen werden. Und jetzt nehme ich, damit die armen Ostler nicht zu kurz kommen, die PDS dazu, die haben ja ein Wahlbündnis, die machen den, naja, ich würde sagen, Fehler, dass sie diese dürren Idealismen der WASG glatt noch in Zahlen übersetzen. Und dann merkt man schon, wie alternativ die sind. Steuern. Das ist PDS-Wahlkampf. Unser Konzept zur Reform des deutschen Steuersystems sieht vor, alle Einkünfte werden steuerpflichtig. Grundfreibetrag pro Steuerpflichtigen 12.000 Euro, Eingangssteuersatz 15%, Spitzensteuersatz ab 60.000 Euro, Jahreseinkommen 50%. Steuerprivilegien sollen abgeschafft, Steuerhinterziehung stärker bekämpft werden. Das hat sie bei der CDU so abschreiben können, wie es da steht. Bis auf den Spitzensteuersatz. Es ist wieder nichts anderes mit, wer sau viel Geld hat, dem nehmen wir mehr ab als andere. Rente. Die PDS fordert eine Versicherung unter Einbeziehung aller erwerbstätigen Personen. Eine Rente von allen für alle. Dahinter steht also Sorgen, nur wenn die Rente nur von denen bezahlt wird, also die Rentenversicherung, die abhängig Beschäftigte sind, dann langt es gar nicht für die Rentner. Oder die Beschäftigten müssen so furchtbar viel bezahlen, dass ich, ja, und jetzt kommt dasselbe wie bei den anderen, dass sie zu teuer werden, dass sich für das Kapital nicht mehr lohnen. Also müssen alle beteiligt werden. Und dann soll eine Mindestrente von 800 Euro nach 30 Beitragsjahren eingeführt werden. Das ist das Versprechen einer staatlich garantierten Armut und sonst gar nichts. Gesundheit. Die PDS will eine solidarische Bürgerversicherung. Die private Krankenversicherung soll nur freiwillige Zusatzversicherung sein. Weißt du noch was dazu sagen? Zur Bürgerversicherung, Kopfpauschale habe ich vorher alles gesagt. Genauso schreibt es hin. Eine solidarische Bürgerversicherung und dann braucht jeder, der es halbwegs leisten kann, lauter Zusatzversicherungen. Bravo. Geht vorwärts. Lohn. Orientiert an Vorgaben der EU und anderer EU-Mitgliedsländer soll es einen Mindestlohn von 1400 Euro geben. Auf Basis dessen, was sie inzwischen schon teilweise durchgesetzt haben, klingt es ja gar nicht so schlecht. Also wenn sie im Osten, wo die PDS ja schon mit dran ist, inzwischen so weit sind, dass in einigen Bereichen, in einigen Gewerben, Leute bloß 700 Euro nur austragen, ist das gerade ein Hammer. Aber bloß doch daran gemessen. Auf die 1400 kommen sie übrigens sowieso ganz anders. Wie bei der Rente. Es ist nämlich der Standpunkt, wenn man sowas fordert, muss man realistisch sein. Wenn wir bei den Rentnern sagen würden, nur ein Rentner, der braucht ja auch 2000 Euro, damit er seinem Enkel ab und zu mal ein Geburtstagsgeschenk machen kann. Dann geht alle Welt so, und wer soll das bezahlen, und wer soll das bezahlen? Dasselbe fällt ja beim Mindestlohn ein. Drum steht drin, Beispiel andere EU-Länder. Da ist, dass andere kapitalistische Länder sagen, ein Mindestlohn hat bei mir die Höhe von 1400 Euro, England zum Beispiel, ist dann der Beleg dafür, dass man realistisch ist. Es geht doch, sieht man an denen, und es geht, ohne dass der Zweck der Nation, Kapitalvermehrung, lohnender Lohn, im Gewinnesten tangiert wäre. So geht bei denen alternativ sein. Und die PDS ist für ein längeres gemeinsames Lernen über die Klassen 4 und 6 hinaus. Aber bitte schön nicht allzu lang, weil nach 12 Jahren ist Schluss. Abitur nach 12 Jahren, weil alles Längere ist Verschwendung von Lebensarbeitszeit. Endlich ist eine Alternative wählbar. Merkt ihr, wie das geht? Das sind welche, die die Maßstäbe der Politik, die sie aufgemacht hat, gefressen hat bis dort hinaus. Und an den Wirkungen der Politik sich aufhängt und den Leuten weismacht, die müssen nicht sein, wenn man Politik richtig macht. Die Wirkungen wären also gar keine Folge der Maßstäbe, die die Politik aufmacht, sondern wären bloß Folge von, ja und jetzt kommen lauter so Sachen wie neoliberal und so weiter, von Ideologien, von Verbohrtheiten, aber jedenfalls keine Notwendigkeiten einer kapitalistischen Nation, mit diesen Maßstäben, mit diesen Prinzipien. Und das ist ihr ganzer Beitrag zur Wahl. Es ist, man soll es ja nicht bewerten, wir haben im Versus geschrieben, erst recht verkehrt, verkehrter als verkehrt geht halt nicht. Aber das ist der Inbegriff des Einseifens. Die anderen loben sich mit, wir sind die Härtesten, wir sind eigentlich die Maggie Thatcher. Und die sagen zu demselben Scheiß, aber es wäre doch gar nicht notwendig. Also ist die Alternative dort drin, sich weiterhin eine schöne Einbildung über die Gesellschaft leisten zu können, die am Kord beutelt. Eine schöne Einbildung, dass wenn die Politiker wieder zur Vernunft kommen würden, dass doch alles nicht ganz so furchtbar sein müsste, wie es jetzt läuft. Na gut, jetzt hat der Wähler zur Wahl auch noch das. Jetzt ist er endgültig bedient. Okay, soweit erstmal. Gibt es Einwände, Nachfragen, Kritik? Dieser Mehrwertsteuer, das ist jetzt gar nicht drauf eingegangen, du hast es da kurz erwähnt, dass die Mehrwertsteuererhöhung für die CDU gleichzeitig Grundsenkung sein könnte. Ja. Habe ich nicht deutlich ausgedrückt. Die CDU verspricht, die Erhöhung der Mehrwertsteuer erstmal dazu zu benutzen, den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung runterzusetzen von 6,5 auf 4,5%. Also dieses Beitragsaufkommen durch Staatszuschuss quasi zu ersetzen. Diesen Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wurde bisher zur Hälfte vom Lohn abgezogen und zur Hälfte vom Unternehmen bezahlt. Das Unternehmen bezahlt also in dem Maß weniger Beitrag in die Arbeitslosenversicherung. Und wer bezahlt, dass der Staatszuschuss noch nicht noch größere Haushaltslöcher reißt? Ja, der, den die VWL so schön Konsument nennt, der aber gleichzeitig doch der ist, der für seinen Lohn arbeiten gehen muss. Es wird also umgewälzt wieder von einem Teil, was Unternehmen bezahlen für den sogenannten Sozialstaat, auf die, die von ihrem Lohn leben müssen, also Abzug vom Lohn als Lebensmittel. Beim Kapitalersparung von Kost. Eben in der Größenordnung, wie der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung runtergesetzt wird. Ja, mit dem lustigen Zusatzargument, das du ja vorhin erwähnt hast, dass in der Behauptung, hier würden nicht die Arbeitenden, sondern die Konsumenten belastet, festgehalten wird, dass die Belastung der Arbeitenden, die findet ja ohnehin statt, nämlich die Lebensgestalt dessen, was am Lohn ständig umgekratzt wird. Und als Konsumenten sind dann plötzlich wieder alle gleich, ganz so, als wäre nicht auch das, was man sich so von seinem Lohn kauft, aus ihm zu bestreiten. Also es ist eine doppelte Lohnsenkung, die den Leuten avisiert wird. Ja, ist eine doppelte. Es steht fest, ihr verdient weniger als bislang, das muss sein, wegen der Wirtschaftskraft. Zweitens, alles, was ihr kauft, wird teurer, wegen der Mehrwertsteuer, aber wegen dem Staatshaushaltsmalaise. Also ist vollkommen klar, der Mensch hat in Zukunft weniger zu leben. Das sind so Belege für das tautumme Argument Umverteilung von unten nach oben. Ja. Als ob es da was umzuverteilen gäbe. Es ist der einfache Punkt, auch hier wieder was aufgemacht, was in die Welt gesetzt, was drauf geht, um den Standort wieder zur Nummer 1 zu machen, um andere Standorte auszukonkurrieren, um, man kann es ja ruhig einmal so sagen, Arbeitslosigkeit ein bisschen wieder mehr zu exportieren, muss die Verarmung der Leute vorangetrieben werden, weil das, was die kosten, ein einziger Abzug am akkumulationsfähigen Reichtum ist. So sausimpel geht es halt im Kapitalismus zu. In Tübingen haben wir vor zwei Tagen eine Veranstaltung gemacht mit dem Titel, am Versus könnt ihr es ja lesen, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. WASG, PDS würden sagen, das ist eine Schweinerei, das muss doch nicht sein. Und wir sagen dazu schlicht und einfach, ja was denn sonst? Sonst wäre es ja kein Kapitalismus. Gut, ich mache vielleicht noch einen kleinen Zusatz, dass es auch Missverständnisse gibt. Ihr kennt ja den Spruch von uns oder die Überschrift, wählen ist verkehrt. Der Umkehrschluss, nicht wählen wäre dann was, ist auch verkehrt. Es nimmt nämlich die Wahl nicht ernst. Ich habe versucht, in meiner Einleitung zu dem, was die ist, ein wenig klarzustellen. Man könnte das nochmal klar machen, an dem, wie man als Schüler im Sozialkundeunterricht damit belämmert wurde, wo ein Stück Wahrheit drinsteht, was die Wahl ist, wenn man da gemeckert hat. So in meiner Jugend war man ja schon als 17-Jähriger ein wenig idealistisch, demokratieidealistisch, ein wenig links angehaucht, hat ein wenig rumgemeckert über die Politik. Und dann sagt der Sozialkundelehrer, was hast du denn gewählt? Dann habe ich gesagt, nichts, ich darf nur nicht. Das wäre die erste Ungerechtigkeit, habe ich gesagt. Ja, was würdest du denn wählen? Ja, damals war es, glaube ich, würde ich SPD wählen, Demokratiewagen und so war da in. Und da sagt er, ja, und dann hättest du die SPD gewählt, CDU hat gewonnen, in der Demokratie muss sich die Minderheit der Mehrheit beugen. Das ist Demokratie. Da hat ein anderer gesagt, ich gehe aber CDU wählen. Und was sagt der Sozialkundelehrer? Ja, dann hast du doch gewählt, dann musst du doch zufrieden sein. Da sind doch die dran, die du wolltest. Und was sagt der Nächste? Ich gehe überhaupt nicht wählen. Ja, wenn du gar nicht wählst, dann willst du ja gar keinen Einfluss darauf nehmen, dann musst du erst recht die Schnauze halten. Da musst du damit einverstanden sein, dass die, die dort dran sind, das machen, wie sie es für richtig halten. Da ist das ganze Prinzip der Wählerei ausgedrückt. Es ist der Berufungstitel der Politik, dass sie im Namen des Volkes das tut, was sie tut. Und da legt sie allerhöchsten Wert drauf. Denn das ist das letzte Schnauzeargument. Und das ist der Ausweis der Freiheit der Politik von den Interessen, die sie negativ tangiert. Drum gibt es ja der Sache noch immer das Getue. Oh, Politikverdrossenheit nimmt die Wahlbeteiligung ab. Dass da irgendwie der Staat gleich am Wanken wäre, man so keiner. Aber so ein wenig als Indikator sind die Bürger weiterhin die selbstbewussten Untertanen, die sich die Notwendigkeiten der Politik als für sie letztendlich doch die richtigen einleuchten lassen und das zum Grund nehmen, fraglos mitzumachen und alles zu ertragen. Und immer bloß darauf zu warten, dass, wenn es am Gartennass neu gegangen ist, in 4 Jahren, ja, wie es dann so schön heißt, Denkzettel zu verpassen. Das Dämlichste, was man dazu machen kann. Das ist die Tour, wie man mit den Leuten wirklich alles anstellen kann und wie sie sich reinfinden. Und bloß noch die Stammtischmoserer bleiben, dass die irgendwelche Sachen verkehrt gemacht haben. Das schafft tatsächlich ein Stück praktische Freiheit von der Politik. Und die Freiheit der Politik schafft man nicht ab, indem man ihnen das Kreuzel verweigert. Weil brauchen tun sie es wirklich nicht. Also ob die Wahlbeteiligung zu- oder abgenommen hat, ist immer bloß eine Vergleichsfrage. Wenn in Amerika sich die Politik dran gewöhnt hat, dass maximal 35% zur Wahl gehen und das der Ausweis davon ist, dass der Ami jeden Scheiß mitmacht, dann bricht der Verwunderung auf, wenn nur 60% zur Wahl gegangen sind. Dann sagen sie, oh, was war denn da los? Bei uns, wo sie dran gewöhnt haben, dass 80% zur Wahl gehen, sagen sie, oh, was ist denn da los, wenn es bloß nur 60 sind? Diese Relation ist immer alles, was Sie interessiert, als Indikator dafür, wie fraglos stellt sich das Material der Politik als Material zur Verfügung. Und das bekämpfen kannst du nur, indem du gegen die Sachen die Leute wegen aufhetzt und nicht sagt, ja, wählen könnt ihr bleiben lassen. Bleiben lassen können sie sowieso. Es ist wirklich ein Fehler, hinzugehen und für die Schweinerei auch noch Kreuzel zu machen. Sich tatsächlich aktiv als Berufung ist, dort hergeben, ist alle wohl verkehrt. Aber das Nichtmachen ändert erstmal nichts, das ist das Problem. Da gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man zur Wahl geht, ja, und den Wahlzettel ungültig macht, ja, dass die Absicht ungültig macht. Ja, die Möglichkeit gibt es, aber ich wüsste nicht, wozu ich da meine Schuhsohlen ablaufen sollte. Ja, ich weiß nicht, das hilft doch gar nichts, das ändert doch auch nichts. Das ändert doch auch nichts. Ja, aber. Ja, aber man kann doch fragen, wofür wählen geht, oder zumal die Frage, wofür, man kann sich natürlich auch fragen, wofür wählen oder wofür nicht wählen gehen. Ja, ich hätte einen besseren Vorschlag. Bevor du da ins Wahllokal marschierst, nimmst du irgendeinen entscheidenden Artikel zur Wahl von uns und gehst zu irgendwelchen Bekannten von dir und sagst, das macht ihr heute. Das halte ich für viel besser. Übrigens lustig, das macht ihr heute. Vielleicht machen wir im Herbst so eine Veranstaltung. Was die Leute gemacht haben an dem Wahlsonntag, das erfahren sie ab 18 Uhr. Und zwar nicht in dem Sinn, dann kriegen sie erzählt, wer gewonnen hat. Sondern dann stellen sich die Politiker auf und sagen nicht, gewonnen oder nicht gewonnen, sondern uns hat der Bürger beauftragt mit. Womit er die Politik beauftragt hat mit seinem Wahlkreuz, das weiß der Bürger immer erst hinterher. Ist doch lustig, oder? Je nachdem, wer dran ist, sagt er so, ich bin beauftragt, Folgendes zu machen. Da sagt die Merkel, ich bin beauftragt, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Und der Schröder sagt, ich bin beauftragt, jetzt endlich meine Agenda 2010 endgültig durchzusetzen. Das ist doch fein, oder? Da merkt man, wie die Wahl die Freiheit der Politik schafft. Es ist immer die Botschaft der Elefantenrunden und wie der Zirkus am Wahlabend heißt. So, jetzt haben wir einen Auftrag und wie der aussieht, bestimmt ja gar nicht der Stimmzettel. Sondern das bestimmen wir. ich weiß nicht, ob es so richtig klar geworden ist. Vielleicht kannst du das auch noch mal erläutern. Es wird doch seitens der konkurrierenden Parteien größter Wert darauf gelegt, dass die Programme, die sie im Unterschied zueinander vertreten, auch wirkliche Alternativen darstellen. Also die CDU stellt sich hin und sagt, die Regierung ist deswegen schlecht, weil sie alles das, was gemacht gehört, zwar bloß sagt, aber nicht richtig macht, inkonsequent, bis hin zu unehrlich. Die SPD sagt, wenn die Merkel ankommt, wird es sozial kalt. Und es wäre schon erstmal in der ganzen öffentlichen Behandlung sehr große Unterschiede vorstellig gemacht zwischen dem, was das politische Programm sein soll. Naja, nicht übertreiben. Es gibt nicht umsonst seit Jahren die politologische Debatte mit Schuld an der Politikverdrossenheit wäre, dass man die Parteien nicht mehr so recht unterscheiden kann. Dass sie sich darum bemühen, hast du vollkommen recht. Ich wollte es vorhin an dem Punkt deutlich machen. Neben dem, was sie als Notwendigkeit darstellen, unterscheiden sie sich dann in dem Punkt, was sie mit dem ganzen Mist noch als Bedienen von Werten transportieren würden. Also das, was du ansprichst, geht da so drauf. Wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Das Portal dazu ist, was du gesagt hast, die Merkel ist sozial kalt. Frigide heißt das auch, oder? Die CDU sagt, wir sind die Partei des Wirtschaftsaufschwungs und das ist das alles, was der Mensch braucht. Deswegen darf man sich vom Sozialen nicht abhalten lassen, weil, das ist ihr Spruch dagegen, sozial ist, was Arbeit schafft. Übrigens das Credo bei allen Politikern, bloß die Merkel macht jetzt Arbeitsschaffen glatt zum Wert. Und das ist das Schöne, wenn man es zum Wert gemacht hat, dann kann man sich in so einer Diskussionsrunde glatt hinstellen, und kann sagen, das, was man gerade vorgeführt hat, als das wäre notwendig für das Arbeitsplatz schaffen, wenn einer fragt, schafft das einen Arbeitsplatz, dann sagen, du spinnst doch. Weil es ist ja inzwischen fast zu einem Wert verkommen. Da gilt doch der Maßstab gar nicht, ob da jetzt mehr oder weniger davon. Hauptsache, es ist ein Wert. Und in der Form werden Unterscheidungen aufgemacht und nicht am Inhalt dessen, was die Politik den Leuten tatsächlich hinrichtet. Ja, aber es wird diesen Wert, jede Anstrengung, den Kapital sein Geschäft zu erleichtern, notwendig. Jede Härte, die auf der anderen Seite dann wieder vielleicht sogar problematisiert wird, auf jeden Fall sein muss. Und es bloß noch darum geht, wer kann denn am glaubhaftesten überhaupt vorstellig machen, dass er diese Härte auch wirklich durchsetzt? Das ist die ganze Debatte. Und da hast du recht. Muss dann gar nicht mehr zur Sprache kommen. Es gibt keinen Wert, der Notwendigkeiten im Weg steht. Den gibt es einfach nicht. Die sind alle verheiratbar mit jeder Sorte Notwendigkeit. Das ist das Schöne. Wer die Technik von dem Scheiß studieren will, der soll das Grünewahlprogramm angucken. Die zwei Beispiele habe ich ja genommen. Wer sagt, die Rentner versetzen sich in eine Situation, dass sie ganz arme Hund sind, wenn sie nicht ein Geld zu verdienen, der sagt dann, ich habe den Wert der Teilhabe an der Gesellschaft gefördert. Auch fein. Will hier keiner die WASG verteidigen, das verstehe ich gar nicht. Übrigens, ein Punkt noch zu der WASG. Die Gewerkschaft merkt ja inzwischen, dass ihre Fälle ziemlich weggeschwommen sind. Ihr Einfluss bei der Politik wurde niedergemacht, gerade von dem, was wir ursprünglich quasi die politische Kampforganisation der Bewegung war, von der Sozialdemokratie. Ihre Teilhabe an politischen Entscheidungen am runden Tisch und der ganze Scheiß, alles niedergemacht. Ihr Einfluss niedergemacht. In ihrer praktischen Politik, laut Eröffnungsklausel, in den Tarifverträgen und so weiter. Jetzt stellt sich die Gewerkschaft auch zum Wahlkampf. Und mit lauter Argumenten, die Politik sollte doch mal bitteschön bedenken, ob, und jetzt kommen lauter Argumente, die du bei der WASG findest, da kommen die Burschen ja auch her. Nämlich, die sollte doch bitte schön bedenken, ob die Kaufkraft nicht ein ganz wichtiges Moment der Binnenkonjunktur und damit des Aufschwungs der Wirtschaft wäre. Ob Lohnabsenkungen bis auf das, und jetzt kommen lauter Beispiele, was Sie, die Gewerkschaften, beschlossen haben, was in Tarifen steht inzwischen, Löhne von 3,83 Euro und ähnliches, ob das überhaupt noch geeignet wäre, einen Menschen am Leben zu erhalten und letztendlich dazu führen würde, dass die Staatskassen noch mehr belastet würden. Ob die Politik also im Sinne dieser Sachen richtig liegt, ob sie da Erfolg haben könnte. Die Differenz zur WASG ist nicht, dass es so, und damit drehen wir gegen die Politik an, sondern ganz konsequent sagt, es ist unser Beitrag zur Debatte, wie richtige Politik nach den Maßstäben, wie sie hierzulande gelten, aufgemacht wird. Das ist unser Beitrag, wo wir so ein bisschen Politiker mit einbeziehen für den Erfolg nach euren Maßstäben. Und gar nicht sagt, ich will da was anderes als ihr. Und zwar genau dieselben Dinger, die die WASG aufmacht. Und sie sagt nicht dazu, wenn es jetzt bald soweit ist, dass die Leute mehr Geld haben, dass sie weniger abgezogen kriegen, dass sie zum Doktor gehen können, wenn sie ihn brauchen und so weiter, dann geht hier was los. Und dann sagt sie, dann wird es, ja und was kommt jetzt, weiter abgehen. Du gehst den Leuten noch schlechter. Und dann sagt die Politik, genau dafür ist der ganze Scheiß gedacht. Sozialer Friede gefährdet. Gab es früher auch schon öfters. Weil die Gewerkschaft immer sich darauf berufen, was sie für ein feiner Max ist, weil sie dafür sorgt, dass der soziale Friede einer der, na wie haben sie damals gesagt? Der Standortvorteil ist, genau. Aber heute geht es ein wenig anders. Wenn die heute sagen, in Gefahr, da sagen sie nicht, wir sind doch die Instanz, die dafür sorgt. Da sagt sie der Politik, ey, wenn das so weitergeht, die Leute laufen uns massenweise weg. Dann haben wir sie gar nicht mehr im Griff. Wer weiß, was die dann machen. Ist zwar auch gelogen, aber in dem Fall macht sie tatsächlich ein Stück Problem von ihr auf. Wer weiß, was die dann machen? Ich weiß, was die dann machen. Betriebliche Bündnisse. Leider. Wenn sie was anders machen würden, das wäre tatsächlich ein Hammer. Aber dazu müssen wir sie erst mal bringen. Das wäre zum Beispiel eine Alternative zum Schussholen für ungültige Wahlzettel ablatschen. Den Leuten beibringen, dass sie was anderes als betriebliche Bündnisse machen sollen. Gut, gibt's noch was? Wann haben wir genau die nächste Veranstaltung? Thema haben wir sowieso noch nicht, oder? Theo? Wir müssen mal schauen, vielleicht machen wir in der Woche vor der Bundestagswahl. Wir machen eine Veranstaltung. Am 18. soll die Bundestagswahl sein, wenn wir sie denn gesehen. Und dann kommen wir noch vorher. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen. Weil das ist immer damals noch ein bisschen zurück. Wenn wir wenig Zeit haben zu lernen, aber das heißt, dass es hier nicht geben, weil es nur hier, da haben wir es besetzt. Am 18. der große Saal. Und da können wir anderen auch die Diskussion machen, am Freitag vielleicht auch nochmal, wenn die Promotionen ansteigen und Leute, wenn man gehört, dass Landesfläche sagen, jetzt los, ich werde zur Wählerlinie, bin auch gewählt, dann habe ich die Mannschaft mobilisiert und auch die Natur auch festgelegt, vielleicht auch eine Diskussion auf der ganzen Seite. Deswegen ist das ganze Zettel, wenn nicht, dann nochmal ein paar nachlese am letzten Donnerstag im September. Also muss sich dann jeder darum kümmern, wenn er im Internetanschluss ist, muss er halt nachgucken, ob er was gemailt kriegt. Ansonsten halt ein bisschen nachgucken, wo die üblichen Art und Weisen, unsere Plakate zu verbreiten und Flugblätter zu machen, ob da was angekündigt ist. Anfang September, bis 10. September, glaube ich, in die Flugferien berufen. Das Internet www.de-s.de, ob das auch schon angekündigt ist. Das Leben hat den Leid der Diskussionsveranstaltung um 19:30 Uhr, aber es gibt eine größere hier im Foyer 2. Sowieso kann sich jeder aufschreiben. www.gegenstandpunkt-s.de ist immer alles zu finden, was an Veranstaltungen stattfindet. Und da ist sowieso auch noch was zu sagen, das was der Rainer gesagt hat, wir machen da die kleine Diskussion so nicht. Jeden Tag, da holen wir hier in den großen Saal. Und da ist man da wichtigsten einen der kleinen beiden Räume vor jeweils hin, eine kleine Diskussion, sondern die intensive Diskussion. Hier, wenn man fragt, was er sagen will und so, dann wird man was sagen, auch vor 5 Jahren sagen.